Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die Hackergruppe Anonymous hat nach den Terroranschlägen in Paris dem Islamischen Staat den Krieg erklärt. Und zwar in einer Videobotschaft. In der Botschaft, da sieht man eine Person mit so einer Guy Fawkes-Maske, wie wir die kennen, diese weiße Anonymous-Maske. Und er hält so wie so ein Nachrichtensprecher einen Zettel in der Hand. Und dann kommt diese Computerstimme, die ihr hier gerade hört, und erklärt auf Französisch, dass diese Attentate eben nicht ungestraft bleiben könnten. Man sei dieser Meinung, dass man die Hintermänner finden werde. Und die Stimme kündigt an, massive Cyberattacken. Und über diese Drohung von Anonymous gegen IS spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Martina Schulte. Was genau für eine Anonymous-Gruppe ist das jetzt? Also kennt man die? Diese, das sind ja verschiedene immer Untergruppen und so. Weiß genau, man, wer jetzt dahinter steckt? Es ist auch eher so eine Art Untergruppe. Mhm. Also diese Gruppe besteht aus einigen Anonymous-Mitgliedern, gehört aber nicht zu Anonymous selber. Und diese Gruppe, die kämpft schon seit einem Jahr eigentlich im Netz gegen den IS. Und die haben auch den Islamisten schon so ein paar empfindliche Schlappen, würde ich mal sagen, beigebracht. Wir wissen auch, dass diese Hackergruppe von einem 25-jährigen Webdesigner und Hacker John Chase gegründet wurde. Und zwar bereits damals als Reaktion auf die Anschläge gegen Charlie Hebdo. Und dieser John Chase war eben auch daran beteiligt, im Netz so eine Datenbank aufzubauen aus 26.000 Twitter-Accounts, die eben mit dem IS in Verbindung stehen. Und da kann man halt eben nachgucken, ne, schaut, ist dieser Account, gehört der irgendwie zu IS. Und Chase selber, der ist mittlerweile nicht mehr dabei, aber die anderen Mitglieder der Gruppe, die über die halbe Welt verstreut sind, die setzen seine Arbeit fort. Viele davon sind jung, aber es gibt auch zum Beispiel so einen ganz skurrilen 50-jährigen Ami, das ist so ein Ex-Militär-Geheimdienstler, der bezeichnet sich selber als Die in the Wool American und der macht sich zum Beispiel auch so einen Spaß darauf, raus die IS-Accounts online zu trollen. Also der geht dann dahin und verwickelt ihn in irgendwelche Debatten. Und all diese Leute, die haben eben eins gemeinsam, sie wollen irgendwas tun gegen den IS, auch wenn dieses Etwas nur darin besteht, zum Beispiel jetzt einen verdächtigen Twitter-Account mit Google Translate zu übersetzen und dann weiterzumelden. Ne? Aber wenn die jetzt sowas ankündigen wie massive Cyberattacken, ist das dann was, was IS wirklich als Drohung nahe geht oder lachen die sich über sowas kaputt? Nee, ich gehe schon davon aus, dass die das ernst nehmen, denn das Blog Gulli berichtet, bereits im Februar hätte diese gleiche Truppe schon mal hunderte von Social-Media-Konten des IS angegriffen. Von denen mussten dann viele komplett online genommen werden. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe außerdem dieses Jahr bereits knapp 150 IS-Webseiten zerstört. Sie haben über 100.000 IS-Twitter-Accounts identifiziert, 6.000 Propagandavideos gemeldet. Aber natürlich ist es so, auf Seiten des IS kommen natürlich auch ständig wieder neue Accounts dazu. Mhm. Deswegen ist natürlich der Kampf Anonymous gegen IS auch so ein bisschen wie beim Hase und beim Igel. Ne? Weiß man, wie diese Gruppe von Anonymous gegen IS arbeitet? Also der Großteil der Arbeit, das ist eigentlich gar keine eigentliche Hackerei, kann man sagen. Also die recherchieren eine Liste von Online-Präsenzen, die melden sie dann an Twitter, melden sie an Facebook, melden sie an die Behörden und dann werden die eigentlich offline genommen. Reaktion ist aber dann zum Beispiel, dass die IS-Anhänger dann jetzt versuchen, zum Beispiel auch wieder diese Sperrung zu umgehen. Das heißt, die sind zum Beispiel mittlerweile dazu übergegangen, dass sie ihre Accounts im Stundentakt umbenennen. Mhm. Und es gibt aber auch noch einen elaborierteren Teil der Gruppe. Ich würde jetzt mal so die Senior-Hacker nennen. Die nennen sich GhostSec. Die sind in Deep Web unterwegs und die suchen da nach IS-Kommunikation. Also auch nach dem, wo wir jetzt wissen, wir wissen ja nicht, wie haben die Attentäter kommuniziert. Und die starten auch solche Denial-of-Service-Angriffe gegen IS-Präsenzen. Das heißt, Rekrutierungsseiten vom IS zum Beispiel, die werden von so vielen User-Anfragen bestürmt, dass sie halt zusammenbrechen. Und diese Gruppe hat jetzt eben angekündigt unter dem Hashtag OP Paris, dass sie ihren Cyberkrieg ausbauen will. Und Aber ich meine, Anonymous ist ja immer eine Gruppe eigentlich, die sehr autark für sich arbeitet, ne, und so ihr Ding macht. Arbeiten die denn jetzt in diesem aktuellen Fall eigentlich auch, wie du gerade gesagt hast, die melden was an Behörden? Arbeiten die auch mit Institutionen richtig zusammen jetzt oder mit Regierungen sogar, dass die Infos, die wichtig sind, weitergeben? Ja, also anders als Anonymous selber arbeitet die Gruppe sogar sehr eng mit den US-Behörden zusammen, allerdings nicht direkt. Es gibt da so eine Art Mittelsmann, das ist Michael Smith, der ist Chef der Sicherheitsberatungsfirma Chronos Advisory und der kämpft sich jetzt wiederum durch die Hinweise, die die Hacker aus dem Deep Web gezogen sind, reicht die an die Geheimdienst-Community weiter und der hat dem Online-Magazin Foreign Policy gesagt, Infos dieses Hacker-Kollektivs hätten zum Beispiel dabei geholfen, eine IS-Zelle in Tunesien unschädlich zu machen. Diese IS-Zelle, die hätte dieses Massaker von Sousse, dieses grauenvolle Massaker an anderer Stelle wiederholen wollen. Also daran siehst du auch, dass das jetzt irgendwie nicht völliger Blödsinn ist, was die da machen. Und in dem gleichen Post bei Foreign Policy, da wird auch noch David Petraeus zitiert, der war früher mal Chef des US-Geheimdienstes CIA. Und der sagt da, diese Daten dieser Gruppe hätten beträchtlichen Wert für seine Beamten. Und diese Zusammenarbeit der Gruppe mit den Amerikanern ist aber natürlich auch der Grund, warum Teile von Anonymous die Arbeit der Hackergruppe ablehnen. Denn Anonymous tritt ja traditionell dafür ein, dass alle im Netz das Recht haben, das Netz zu nutzen. Und da müssten die natürlich dem IS das auch zugestehen. Und deswegen sind auch zum Beispiel Teile von Anonymous nicht damit einverstanden, was die da machen. Was diese Untergruppe da macht. Genau. Vielen Dank, Martina Schulte aus unserem Webteam, über das, was eine Gruppe von Anonymous-Hackern macht, nämlich gegen den IS vorgehen. Die haben jetzt in einem Video angekündigt, massive Cyberattacken fahren zu wollen und arbeiten mit ihren Informationen auch mit denen zusammen, mit den Behörden und Regierungen, um eben was gegen den IS zu erreichen. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?